dass die genau was du mit Intersubjektivität andeutest, dass darin sich genau das getan hat, dass eine ganz andere, ich habe da auch mal ein Problem, das konkrete auszudrücken,